Die Delegation der japanisch-koreanischen Freundschaft für die Verbindung mit Suze, die zu Besuch in der TVK Wald, widmete dem verehrten Marschall Kim Jong-un einen Blumenkorb und ein Geschenk. Der Delegationsleiter Suzuki Toshikazu, Berater des Vertreters der japanischen Verbindungsgesellschaft Tokai zum Studium des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, übergab am 26. Juli einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Blumenkorb und das Geschenk für Kim Jong-un.